Folge 21 von 24. Zu unserer neuen Folge dürfen wir Sie wieder im Hotel Ramses begrüßen. Jetzt komm schon, Dahl. Ich verstehe dich nicht. Erst redest du nur vom Essen und jetzt trödelst du nur rum. Ich komme ja schon. Was soll ich denn machen, wenn ihr so lange im Bad braucht? Doch, wir sind wir schuld, wenn sich Herr Dahl noch die Locken drehen würde. Gar nicht. Musst du den ganzen Sand aus dem Ritz. Oh, bitte keine Bilder. Also wenn du jetzt nicht kommst, dann gehen wir alleine. Ja, ich bin auch gespannt, was es heute gibt. Ich habe einen ordentlichen Appetit und in meiner Kehle Wüste. Wartet, ich bin ja gleich da. Dahl, komm und zieh die Tür hinter dir zu. Ja. Ach, schaut mal. Da steht eine Zimmertür offen. Jetzt komm bloß nicht auf die Idee, hineinzulinkern. Ja, warum nicht? Ist doch interessant, wie die anderen hier wohnen. Er kann es einfach nicht lassen. Zum Beispiel ist der Schreibtisch dort um einiges spannender als der in unserem Zimmer. Was kann denn an einem Schreibtisch spannend sein? Guten Abend, Herr Friedrichs. Guten Abend, Herr Ulitzner. Ihre Tür stand offen. Ja. Kann ich nur kurz nach dem Rechten sehen. War alles in Ordnung bei mir. Und geht's zum Dinner? Ja, wir haben einen Riesenappetit. Darf ich mich anschließen? Wenn Sie nichts Besseres vorhaben, bitte. Ich habe das gemeinsame Abendessen gestern sehr genossen. Schöne große Runde. Nette Leute. Interessante Gespräche. Da müssen Sie mit anderen Leuten als mit uns zusammengesessen haben. Bitte? Mach Scherz. Nein. Ach, da fällt mir ein. Ah, Mist, ich habe etwas auf dem Zimmer vergessen. Dahl, gehst du mit Herrn Ulitzer schon mal vor? Fragen, komm aber, doch noch mal eben mit mir. Aber ich habe Hunger. Keine Widerrede, du kommst mit. Gut. Ja, dann schauen wir zwei schon mal, was es Leckeres gibt. Aber bis gleich. Kommen Sie. Wer früh erscheint, der hat die größte Aussicht. Kannst du mir bitte mal verraten, was das soll? Ich breche in Ulitzners Zimmer ein und du stehst Schmiere. Bitte was? Red ich undeutlich oder hörst du schlecht? Wir gehen zurück, ich breche bei Ulitzner ein und du stehst vor der Tür und guckst, ob keiner guckt. Das mache ich nicht. Und wie du das machst? Nein. Gut, dann brichst du ein und ich steh Schmiere. Das mache ich erst recht nicht. Dann steh bitte einfach ein bisschen doof rum und guck blöd wie immer. In Herrgotts Namen. Und wie willst du da rein? Hast du ein Brecheisen in der Innentasche? Nein, aber diese Scheckkarte sollte genügen. Ein Griff, ein Ruck und schon ist die Tür auf. Stand die nicht eh schon auf? Nein, das tat sie nicht. Ah, bist du kleinlich. Klopf einfach, wenn mehr kommt. Habe ich eine andere Wahl? Nö. Aber beeil dich bitte. Es wird ganz schnell gehen. Und es ging ganz schnell. Friedrichsberg war mit wenigen Schritten am Schreibtisch aus der Kolonialzeit, steuerte die zweite Schublade von oben links an, zog sie auf, holte eine kleine Holzschachtel hervor, öffnete sie vorsichtig und warf einen raschen Blick hinein. Das gibt's doch gar nicht. Dann verließ er das Hotelzimmer wieder. Ach, mehr wollte ich nicht wissen. Mein Herr, das ging aber schnell. Hast du schließlich doch noch festgestellt, dass dein Unternehmen Wahnsinn ist und bist schnell wieder umgekehrt? Im Gegenteil. Und jetzt auf zum großen Finale. Nachdem alle ein üppiges Abendmahl, Gruß aus der Küche, erste Vorspeise, zweite Vorspeise, Suppe, Fischgang, Sorbet, Fleischgang, Vordessert, Dessert und Käseauswahl von Maître Philippe zu sich genommen hatten, schlug Friedrichsberg mit einem Dessertlöffel gegen sein Weinglas und brachte so alle Anwesenden zum Schweigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem ganz offensichtlich alle Anwesenden doch wieder erwarten und ausnahmsweise die Speisen überlebt zu haben scheinen, möchte ich Sie nun gesammelt ins Kaminzimmer bitten. Ausreden gelten nicht, Ihre Vollzähligkeit ist unabdingbar. Aber wieso das denn? Ich wollte mir eigentlich die Füße vertreten. Und nicht die Füße hochlegen, Mr. Fokus, auf meinem Zimmer. Also mir passt das so überhaupt nicht. Ja, also gut, ich habe ohnehin nichts Besseres vor. Herr Friedrichsberg, sagen Sie uns bitte, was der ganze Zirkus hier soll. Das kann ich Ihnen gerne verraten, geschätzte Gräfin. Bitte. Lieber Sir Lancelot, bester Mr. Fokus. Ich habe für die ganzen absonderlichen Ereignisse, die uns seit Beginn der Reise mit dem Wüstenexpress auf unheimliche Weise verfolgen, endlich eine Erklärung. Sie gestatten, dass mein alter Freund Dr. Robertson Davis gleich noch zu uns stoßen wird. Und wenn Sie, Herr Ulitzner, uns ebenfalls die Freude machten, wäre ich hoch erfreut. Bitte, folgen Sie mir. Unter leisem Murren versammelte sich die seit ihrer Abfahrt im UR Erkenschwick doch stark dezimierte Wüstenexpress-Reisegruppe im Kaminzimmer. Die Gräfin Sophie von Scharmützel. Platz da! Sir Lancelot Smith, ja. Hamilton Focus. Das ist ja interessant. Der freundliche Zugbegleiter Herr Olaf. Ja, bitte. Dr. Robertson Davis. Guten Abend. Wolfram Ulitzner. Ja. Jupp Straten, Willi Dahl und selbstverständlich Albrecht Friedrichsberg, der vor einem prächtig vor sich hin prasselnden Kaminfeuer auf und ab ging, während sich die Gesellschaft im Halbkreis um ihn versammelte. Die Letzten versorgten sich gerade noch mit einem Digestif und die ein oder andere Zigarre wurde auch noch entzündet. Und so standen sie bald alle erwartungsvoll im Halbkreis um Friedrichsberg und harrten der versprochenen Offenbarung. Puh, ist das warm. Gut, bei einer Außentemperatur von 41 Grad im Schatten ist ein munter, prasselndes Kaminfeuer vielleicht eine übertriebene atmosphärische Zugabe. Doch hatte Albrecht Friedrichsberg aus dramaturgischen Gründen darauf bestanden, auch wenn es ihn selbst jetzt stark ins Schwitzen brachte. Nun, also ich, wie sagt man nochmal, Die Sturzbachartige Transpiration führte zu leichten Wortfindungsschwierigkeiten seinerseits. Bei meiner Intelligenz und meinem Scharfsinn ist so eine kleine Unebenheit doch nur ein philidaesker Tropfen auf dem heißen Blechdach. Schönes Bild im Zusammenhang. Darf ich jetzt fortfahren? Sie haben da noch gar nicht richtig angefangen. Ungestört? Bitte. Danke. Also, verehrte Reisegesellschaft, gut, dass Sie sich alle hier versammelt haben. Wir sind gespannt zu erfahren, warum eigentlich. Nun, ich möchte Ihnen mitteilen, wer hinter diesen ganzen seltsamen Morden und Anschlägen steckt, mit denen wir uns die ganze Zeit konfrontiert sehen. Sie haben Lübcke verhaftet. Das ist das Wichtigste. Korrekt, Frau Gräfin. Und die beiden schwarzen Witwen. Genau. Und diesen Bratislav Pecky Penko. Richtig. Und diese Silvia Polkarek. Und die Sache mit dem Wüstendampfer, also der Bichelruf. Ja. Das ist alles richtig und nicht der Kern. Das waren alles Fälle, Einzelneben, Zwischenfälle, die nebenher noch zusätzlich anfielen. Sie sagen das so, als würden Sie sich darüber freuen. Nein. Doch. Quatsch. Wohl. Also, na gut, ja, aber nur weil ich die schon alle lösen konnte. Rein professionelle Freude also. Und jetzt konzentrieren wir uns bitte auf den eigentlichen Fall. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Also, der eigentliche Fall, der große Fall. Können wir vorher ein Fenster öffnen, bitte? Man geht hier ja ein vor Hitze. Alle Fenster bleiben geschlossen. Oh. Sollten wir dann vielleicht nicht mal die Türe öffnen, dass wenigstens ein bisschen Luft reinkommt? Bitte. Nein, sollten wir nicht. Dann lassen Sie uns um Himmels Willen das Feuer im Kamin ausmachen. Wir werden hier drin ja sonst in unserem eigenen Schweiß gekocht. Darf ich endlich diesen verdammten Fall aufklären? Bitte. Ist Ruhe im Karton? Gut. Hören alle konzentriert zu? Ja. Ich möchte jetzt nicht mehr unterbrochen werden. Nein. Gut. Bitte. Also. Friedrichsberg schaute noch einmal in die Runde. Alle standen gespannt vor ihm und schauten ihn erwartungsvoll an. Ja, meine Lieben, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Vielleicht bei der ominösen Dame in Rot, die nicht viel von sich gegeben hat und einfach nur in Erscheinung getreten ist, wenn es seltsam wurde. Die dann tragischerweise bei unserem Abendessen in Griechenland vom Kronleuchter erschlagen wurde. Nun, es handelt sich bei ihr um eine Mitarbeiterin meines Freundes Dr. Robertson Davis, die uns während der Reise im Auge behalten und berichten sollte, ob wir von irgendjemand verfolgt würden. Sie hat immer alle Geschehnisse umgehend an meinen Freund weitergeleitet. Stimmt's oder habe ich recht? Du hast vollkommen recht. Was ist denn jetzt los? Und wie tragisch, dass ich eine meiner besten Mitarbeiterinnen auf so traurige Weise verloren habe. Ja, in der Tat schrecklich. Hat deine Mitarbeiterin eine Idee gehabt, wer uns die ganze Zeit verfolgt? Leider nein, Albrecht. Aber ich hatte gehofft, du würdest allein damit fertig. Und du hast zu Recht gehofft, mein Lieber. Aber dazu kommen wir später. Denn da wäre zuerst noch Sir Lancelot Smith. Was? Sir Lancelot Smith. Oh, bei Gott, das bin ja ich. Ja, er ist uns über diese ganzen tödlichen Verwicklungen sehr ans Herz gewachsen. Und wir bewundern seine Zähigkeit. Selten jemanden erlebt, der so oft gestorben ist und am nächsten Morgen wie der frische Tag vor einem stehen kann. Die Freude und Ehre ist ganz meinerseits. Sie wissen, dass Sie immer auf mich zählen können, wenn Ihnen eine tödliche Gefahr droht. Ja, wir hoffen mal, dass es nun nicht nochmal dazu kommen wird. Oh, also mich schreckt das nicht. Das wissen wir auch inzwischen. Dann hätten wir Mr. Hamilton Focus. Mhm. Seltsamerweise war er ab und an Orten, wo man ihn eigentlich nicht vermutet hätte. Ja, aber das macht ihn in einem gewissen Maße verdächtig. Aber tatsächlich haben sie sich die ganze Zeit nichts zu Schulden kommen lassen, außer dass sie mich ablenken sollten. Aber das war niemals meine Absicht. Völlig richtig. Aber die Absicht der berühmten englischen Autorin, die hier die Erzählung gekapert hat. Verwirrung gehört zu einem guten Krimi dazu. Und dafür reicht doch eigentlich schon unser Dahl, der ist Verwirrung pur. Da hat er recht. Ruhe jetzt! Denn gleich wird es nochmal interessant. Wieso? Es bleiben doch nur noch ich, der Zugfritze und diese Handelsvertreter da drüben übrig. Mein Name ist Unglitzer. Und ich hab da gar nichts mit zu tun. Das stimmt. Ihre Aufgabe war nur, uns fröhlich in die Wüste zu schicken. Und das ist Ihnen prächtig gelungen. Es war mir eine Ehre. Ach, entschuldigen Sie vielmals, Herr Ulitzner. Ja? Zu Ihnen komme ich auch noch. Eigentlich haben Sie mit der ganzen Sache ja gar nichts zu tun. Sie sind nur zufällig mit uns im selben Hotel. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Dann kann ich ja eigentlich jetzt auch gehen. Bitte nicht. Tun Sie uns doch den Gefallen und leisten Sie uns noch ein bisschen Gesellschaft. Nun ja, Kommen wir jetzt zu Ihnen, Frau Gräfin. Wie war nochmal Ihr werter Name? Den wissen Sie doch nur zu gut. Ich meine Ihren wirklichen Namen. Wie meinen Sie das? So, wie ich es sage. Wollen Sie ihn sagen oder soll ich? Aber... Also ich kürze das hier mal ab. Sie heißen nicht, wie Sie heißen und Sie sind nicht, wer Sie sind. Sie heißen Ludmilla Smirnikova und kommen gebürtig aus... Pirmasens. Vor einiger Zeit haben Sie sich für viel Geld adoptieren lassen, nachdem Sie Ihren fünften Gatten unter die Erde gebracht hatten. Ob dabei alles mit rechten Dingen zugegangen ist, kann man nur mutmaßen. Jedenfalls haben Sie sich als vermeintliche Gräfin von Scharmützel Ihrem sechsten Mann geangelt, der inzwischen auch schon in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Vielleicht haben Sie nur einfach Pech mit der Physis Ihrer Männer oder Glück, wie man will. Oder Sie haben einen geschickten Weg gefunden, dem Ableben jeweils unauffällig, aber entscheidend nachzuhelfen. Also doch das tut heute hier nichts zur Sache. Damit sollen sich die Behörden in der Heimat nach der Reise rumschlagen. Was erlauben Sie sich? Das ist ja eine Frechheit. Ja, aber leider auch die Wahrheit. Wer sind Sie überhaupt? Albrecht Friedrichsberg, angenehm. Was denken Sie, wen Sie vor sich haben? Auf jeden Fall keine echte Gräfin. Also? Und ich wiederhole gerne noch einmal Ihren wirklichen Namen zum Mitschreiben. Ludmilla Smirnikova. Aber genießen Sie Ihre Freiheit, Frau Smirnikova, solange sie noch währt, und schweigen Sie jetzt besser still, sonst veranlasse ich Ihre Verhaftung noch hier. Wie bist du da nur wieder drauf gekommen? Ach, ich sage nur eins, mein lieber Straten. Unsere Ludmilla hier hat mindestens Schuhgröße 42. Na und? Der Adel lebt halt gern auf großem Fuß. Hm, ich habe das mal recherchiert. Seit Beginn der Aufzeichnungen hat keine von Scharmützel jemals eine Schuhgröße über 38 gehabt. Da habe ich mich gefragt, woher unsere Gräfin ihre Quadratlatschen hat. Nun lass mich raten. Väterlicherseits her? Nein, aus einem Laden für Damenschuhe in Übergrößen in Pirmasens. Ein Anruf bei der Stadtverwaltung dort und ich wusste, wie unsere vermeintliche Gräfin vorher hieß. Das ist genial. Nee, es ist nicht. Das ist nur das Ergebnis von ein bisschen Nachdenken, Recherchieren, Kombinieren und schwupps, liegt alles klar auf der Hand. Verdammt, wieso hat diese dämliche Stadtverwaltung von Pirmasens nur nicht dicht gehalten? Mensch, ich hab denen sogar eine Parkbank für den Stadtgarten gespendet. Das Vielleicht hätten sie noch nicht. Eine Tennishalle drauflegen oder die Wombat-Patenschaft im Zoo übernehmen müssen. Ja, aber möglich. Nun zu der Person, die hinter all den noch nicht aufgeklärten Anschlägen und Morden steckt. Oh, das müssen wir uns für die nächste Folge aufheben. Ich muss nämlich jetzt weg. Hab heute Karten fürs Tanztheater, brauche dringend mal was zum Lachen. Und das Auge schläft schließlich mit. Düsseldorf. Weiter geht's mit Folge 22.